Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Die Blätter da, doch an den Fensterscheiben, er malte die Blätter da. Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah, der Blumen im Winter. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz erwach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traum. Und denke dem Traume nach. Die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz so warm. Halt ich mein Liebchen im Arm, wann halt ich mein Liebchen.